Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Hallo Robin. Hallo David. Du, weißt du, was mir dieses Jahr bisher noch fehlt? Eine große Kreuzfahrt. Wir beide stechen in den See. Mm. Und wenn wir das noch mit allen anderen Influencern machen könnten, über die wir dann live lästern, das wäre brillant. Nur schade, dass es sowas nicht gibt. Warum gibt es sowas nicht, David? Ja. Das frage ich mich. Aber ich würde sagen, erörtert dann im Podcast. Lass uns drüber reden, warum bisher noch niemand auf diese Idee gekommen ist. Viele andere Themen erwarten uns, unter anderem Brexit. Donald Trump hat lecker Essen serviert. Es gibt ein Update zu Vreni Frost, also zu dem Thema, muss ich jeden Instagram-Post wirklich als Werbung oder generell jeden Post als Werbung kennzeichnen. Ist es Werbung, wenn ich Robin Blase sage, wenn ich in der U-Bahn stehe? Hashtag Werbung. Und noch ein paar andere Themen an dieser Stelle. Hashtag Werbung, denn diese Folge wird euch präsentiert von BookBeat. Ja, das ist jetzt wirklich Werbung. Das ist wirklich Werbung. Das ist das Netflix für Hörbücher. Waren ja auch schon ein paar Mal hier im Podcast dabei. Ja. Unsere loyalsten Unterstützer. Genau. Also der Erfolg der Lästerschwestern lässt sich direkt auf BookBeat zurückführen. Ja, ja. Und ihr könnt es denen jetzt heimzahlen, indem ihr wie die Irren dahin geht auf BookBeat und den Code Lästerschwestern mit AE. Ja, und dafür bekommt man einen Monat gratis. Nämlich das Netflix. Tiernahrung. Achso, den Witz hatten wir schon mal. Das Netflix für Hörbücher. Das heißt, man jede Art von Hörbücher, wirklich zehntausende Hörbücher. Unter anderem ein Buch, das ich jetzt für mich entdeckt habe, unter anderem durch meine Freundin. Wir haben nämlich die Weihnachtspause genutzt, unsere Wohnung aufzuräumen. Aha. Nach dem Prinzip von Marie Kondo. Das ist so eine Japanerin. Jetzt so ein Buch, das heißt Magic Cleaning, das gibt es ja auch als Hörbuch. Das kann nicht dein Ernst sein, oder? Das ist wirklich mein Ernst. Das ist so Robin Blase, was du da gerade sagst. Das ist so Robin Blase. Wir haben wirklich, wir haben unser ganzes Haus, unsere ganze Wohnung aufgeräumt. Und das kann ich echt empfehlen. Also das ist echt toll. Jetzt ist alles schön ordentlich und schön. Und wir haben gut, also vor allem, das Wichtige ist, wir haben viel aussortiert. Also wir haben wirklich viel Zeug verkauft, gespendet, teilweise weggeschmissen. Und es fühlt sich so toll an, wenn man jetzt in Räume reinkommt und die sind nicht vollgestopft bis oben. Ich habe zuletzt den Beipackzettel der Kopfschmerztabletten gelesen, die ich mir einpfeifen musste. Auch den gibt es vielleicht als Hörbuch bei BookBeat. Weil ich wieder viel zu viel getrunken habe über Weihnachten und Silvester. Und, das möchte ich auch noch dazu sagen, ich habe die Mickey Mouse von 1981 gelesen. Ich habe mir nämlich neulich aus dem August eine Mickey Mouse gekauft, weil da bin ich geboren, 1981. Ja, okay. Und habe gedacht, so, was hat denn die Mickey Mouse damals geschrieben? Auch das würde mich freuen, wenn BookBeat danach mal nachliefern könnte. Ich glaube, das haben die nicht, aber so gut wie alles andere unter bookbeat.de/lästerschwestern oder mit dem Code lästerschwestern mit AE. Beides mit AE ist wichtig. Einen Monat gratis ausprobieren ist monatlich kündbar. Und jetzt geht's weiter mit unserer ersten Kreuzfahrt, David. Yeah, und zwar nachdem es ja nun wirklich schon alles gab. Es gab die David Hasselhoff, hat eine eigene Kreuzfahrt gehabt. Es gab es gibt die Fetischkreuzfahrt. Kennst du das? Nee. Da sind dann alle mit Lack und Leder irgendwo in der Karibik, schwitzen sich einen Wolf, und zwar wirklich einen Wolf, glaube ich, und können dann sich an Deck auspeitschen, während sie dann die salzige Luft einatmen und schlimmsten Analsex aneinander performen. Okay. Metal-Kreuzfahrt gibt es auch. Die gibt es auch. Joyce Ilk hatte mich mal gefragt, ob ich mit ihr auf die Metal-Kreuzfahrt möchte. Und Disney-Kreuzfahrten gibt es ja auch für Kinder. Disney-Kreuzfahrt. Was fehlt dann noch? Ein Trend, der sich hier rausarbeitet bei den Lästerschwestern, ist, wenn es etwas noch nicht mit Influencern gibt, ja, dann wird es aber höchste Zeit. Genau. Und da wir ja mittlerweile alle 11 Minuten nicht nur, dass ich ständig ein Single neu verliebt in Deutschland, sondern auch eine Influencer-Agentur gründet, haben wir natürlich eine von diesen fleißigen Influencer-Agenturen gefunden. Wir wissen nicht, welche. Wir haben eine Vermutung, basierend auf den Künstlern, die dabei sind. Genau. Aber ja, es ist tatsächlich, wir haben das gelesen, bei, ich glaube, gameswirtschaft.de kam die Ankündigung, es gibt eine Influencer-Kreuzfahrt. Namens Let's Cruise wird Let's, das Ganze. Let's Cruise statt Let's Play hat auch jemand richtig hart nachgedacht. Ja. Und ja, du kannst tatsächlich mit. Ich dachte erst, Tom Cruise hat auch seine eigene, aber also, nein. Da hat jemand wirklich gedacht, warum sind die Videodays so erfolgreich? Ach, warte mal, sind sie nicht? Yeah. Ja. Also schon damals bei den Videodays haben sie selber irgendwie, gab es mal den Gag von Videodays on Ice. Ja. Jetzt gibt es Videodays on Water, nämlich Let's Cruise. Lara Loft ist bisher angekündigt und Klängern. Ja. Die beiden werden. Findet ihr, das passt wie Faust aufs Auge, die beiden zusammen. Sehr ähnliche Zielgruppen. Die beiden werden Kreuzfahrten machen und dann können Zuschauer mit auf das gleiche Schiff. Also das heißt, Zuschauer können für, und hier möchte ich ganz kurz den Schnäppchenpreis, ich glaube, es sind 80 Euro. Ist ungefähr 80 teuer? Euro das ist das günstigste Angebot. Genau, da hast du aber wirklich noch nichts. Da hast du kein Essen, keine sonstigen Aktivitäten drumherum. Da darfst du nur rauf aufs Schiff. Ja, und du hast auch keinen Flug, weil das findet nämlich in Skandinavien statt. Ich glaube, irgendwie von Stockholm nach Helsinki oder sowas und wieder zurück. Das kommt auch so, wenn du jetzt denkst, warte mal, 80 Euro für eine Kreuzfahrt, das ist doch ziemlich billig. Ja. Ja, ist aber eine Kreuzfahrt, die irgendwie nur 2 Tage dauert. zwei Tage Kreuzfahrt. Das könnte dann vielleicht so sein, dass es sich einfach im Kreis dreht, dann im Hafen oder so. Stockholm bis Helsinki ist halt nicht besonders weit. Nee. Und es ist halt auch mega kalt. Jetzt gerade ist es halt wahnsinnig. Ich glaube, die findet auch nicht jetzt statt. Die findet demnächst irgendwann statt. Okay. Ist ja auch noch ein bisschen. Aber es ist trotzdem wahrscheinlich immer noch ziemlich kalt. Also das Konzept finde ich auch insofern gut, weil da hat sich jemand gedacht, was beklagen alle Influencer auf der Gamescom? Natürlich, dass man auf engem Raum eingesperrt zu sein. Dass man von den Fans noch weg kann. Ach so, ja. Und also, was möchte jeder? Eingesperrt werden den Leuten, sodass niemand mehr weg kann. Ja. Und das ist jetzt quasi dann damit, ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wie das werden soll, aber vor allem, Lara war die Erste, die angekündigt wurde, Klängern kam der Erste danach. Es gibt auch noch 2 weitere Influencer, die noch offen sind. Es wird 4 Influencer geben, die dann da. Ja. Darf ich noch mal eine Theorie sagen? Bitte. Saraza? Ich sage noch Nixter. Nixter. Nixter sage ich, glaube ich, nicht. Meinst du Nixter? Doch, Nixter Saraza, wen hättest du noch gesagt? Wer legt auf dem Kreuzfahrtschiff, sag ich dir, der macht der DJ. Ach, ja, stimmt. Aber wer noch? Schwierig. Ja, irgendwer von den Peets vielleicht? Vielleicht. Einer? Alle? Vielleicht von den Peets? Also ich habe gelesen, dass auch, ich glaube, es sind Kurse, werden angeboten oder so wie das auf der Mac in Erfurt ja auch war. Zufälligerweise auch von einer Influencer-Agentur organisiert, die auch, wo zum Beispiel Klängern, Lara Loft, nix da. Vielleicht hat das doch was zu tun. Auf jeden Fall, genau, du kannst Workshops machen auf dem Schiff und du kannst halt FAQs oder Autogrammstunde auf dem Kreuzfahrtschiff. Ich glaube, auch eine Sache, die ganz klar war, ist diese Frage, weißt du, was so richtig junge Menschen anzieht, Kreuzfahrtschiffe. Kaffeefahrten und Kreuzfahrtschiffe. Ja, aber das habe ich mir auch gedacht. Mit jungen Menschen was kommt als nächstes? Das TikTok-Tandem, irgendwie die Kreuzfahrt, wirklich so eine Kaffeefahrt. Ich glaube, also wir haben tatsächlich einfach eine Marktlücke entdeckt. Ja. Ich meine, Kreuzfahrtschiff ist schon das Extrem, weil du wirst wirklich auf engem Raum eingesperrt. Aber warum nicht Ägypten, Reise mit Influencern? Ja, auf dem Teppich. Mal einfach so rüberfliegen. Einfach so ein Reiseführer, weißt du? Irgendein Influencer zeigt dir. Oder Löwenschießen in Südafrika. Ja, Sahara. Also weil das Ding Sahara ist, mit Saraza. Ja, ich kenn das. Zum Beispiel Zeit macht das, also die Zeitschrift macht das, weil die haben ja auch, weiß man, ein sehr junges Publikum, die sowas dann kauft. Die bieten auch Reisen an. Weißt du, dann kannst du dann mit Zeitjournalisten eine Kreuzfahrt machen oder in die Sahara reisen und oder halt auf eine Safari gehen. Und das ist, glaube ich, genau das, was wir brauchen. Wir brauchen mehr Influencer-Reisen, wo Leute, die von irgendwelchen Neckbeards dann belagert werden. das ist nicht ein Lara Loft. Ich dachte nämlich sofort, die Zielgruppe, die mit ihr auf einem Kreuzfahrtschiff eingesperrt werden will, Das sind die hinterher alle von der Polizei abgeführt werden. Das sind auch die gerne mit Katja Krasavitsch mal auf ein Kreuzfahrtschiff gehen würden. Ich meine, man könnte in einigen Sonderfällen halt auch das Unangenehme mit dem Nützlichen verbinden und zum Beispiel die Prank Bros nach, was weiß ich, Afghanistan schicken und während sie gerade wieder nach Schätzen buddeln, können sie doch gleich Öl bohren oder so. Also dann einfach ein bisschen tiefer buddeln, da unten bleiben sie dann einfach. Ja. Und wir haben ganz viele Probleme auf einmal gelöst. Mehr Öl, weniger Prank Bros. Klasse. Also um es jetzt nochmal so ein bisschen ernsthafter aufzuarbeiten. Nee, ich glaube, es hat das Thema nicht verdient. Ich glaube wirklich, also das ist so ein Ding, ich glaube, wie du es auch sagen willst. Ich finde ja viele Ideen, oder anders, wenn eine Idee gut ist, gerne, aber das klingt wirklich sehr skurril. Ich finde es ja cool, dass man sich was wagt und es ist so eine kreative Idee, aber es ist halt einfach eine Idee, die vielleicht schon ein bisschen zu weit gedacht ist, weil Kreuzfahrten A ist wirklich eine Sache, die machen vor allem alte Leute. Die YouTube-Zielgruppe würde ich jetzt nicht unbedingt als jemanden einschätzen, die. Ich würde das alte Leute-Ding gar nicht nehmen als Argument, weil warum sollte man das nicht auch verjüngen können? Klar, das ist schon so. Stockholm und Helsinki sind schon geile Städte, nur inwiefern sind die verbunden mit den Influencern? Dann hast du 2 Leute wie Klängern und Lara Loft, die jetzt, glaube ich, keinen großen Überschnitt hatten. Ich würde auch mal schätzen, dass die Zielgruppe von denen relativ jung ist und wahrscheinlich jetzt auch nicht das Geld hat, weil. 80 Euro, da musst du noch einen Flug nach Stockholm buchen und du hast dann noch Essen und andere Kosten und viele junge Menschen werden jetzt wahrscheinlich nicht alleine verreisen dürfen. Ja. Ich meine, am Ende ist es so wie bei der Gamescom, wenn du Spaß daran hast, den Leuten hinterher zu rennen. Pass auf, aber auf der Gamescom hast du einen generellen Mehrwert. Du hast nämlich ganz, ganz viele Leute, A, und B, hast du Spiele. Du hast viele Freunde und so weiter. Und die Gamescom ist billiger wahrscheinlich sogar als das Ding. Jetzt, wenn du es aber überlegst, die Videodays, finde ich, sind das vergleichbarste Event davon. Die Videodays haben nicht mehr funktioniert. Warum? Weil zu viele unterschiedliche Influencer dabei waren und Leute keinen Bock hatten, Geld auszugeben, um irgendwie mit denen da eingeschlossen zu sein, um irgendwie Autogramme zu bekommen. Um ewig anzustehen. Also ich meine, wenn da wie viele Leute auch immer mitfahren, also ich will wirklich nicht in Laras Haut stecken, wenn du da zwei Tage lang dann belagert wirst. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es ist. Vielleicht sind sie auch wirklich nette Leute. Also ich würde ihnen wünschen, dass da ganz viele coole, kreative, nette Menschen mitgeben, die wirklich von den Workshops profitieren Ich will ja gar nicht sagen, dass das alles Leute sind, die ihr hinterhergieren. Das meine ich gar nicht. Aber jeder ist ja auch auf der Gamescom so, wenn wir angesprochen werden, da reicht ja eine Frage nach dem Autogramm, die dann einfach 500 Mal gestellt wird und du bist halt auf einem Stresslevel, der dazu führt, dass du einfach gar nicht mehr reagieren kannst. Ich glaube, das Ding ist, aus meiner persönlichen Erfahrung, die coolen Fans sind die, die das Verständnis haben, dass Influencer auch einfach Menschen sind und man sie feiern kann dafür, dass sie coolen Shit machen, aber dass die auch ein Recht auf Privatsphäre haben und deswegen sich selber schon schlecht fühlen, sie irgendwie zu belagern. Und die aber sagen, oh krass, ich finde die so geil, ich flieg denen hinterher nach Stockholm und gebe mehrere hundert Euro aus, um zwei Tage mit dem auf ein Boot zu verbringen. Wobei die müssen schon solche Hardcore-Fans sein, dass dass wahrscheinlich so ein bisschen das verloren geht, also die Distanz verloren geht und du dann so ein bisschen das Gefühl hast, okay, jetzt habe ich auch das Recht mir eingekauft, dir die ganze Zeit zu Die Frage lagern. Bei Lara stellt sich halt auch irgendwie für mich gar nicht, weil ich meine, Lara ist schon auf jedem möglichen Event, den es gibt. Die ist auf der Dreamhack, die ist auf der Mac, die ist auf der hier und da. Ne? Also es gibt ja zig Dinger. Der hier und da, ist das die Messe für Karten? Das ist jetzt gerade genau, das ist die Karten und Lineale, die hier und da. Karten und Lineale. Sie ist halt auf sehr vielen Events, wollte ich damit sagen. Für mich ist das halt immer dieses Ding, braucht es wirklich noch so viele Möglichkeiten, um noch mehr rauszuholen aus den Fans, die ja sowieso schon auch auf der x-ten Messe dann denselben, da sind ja dann immer die immer gleichen drei Merchandise-Stände und dann hast du zwar tatsächlich so ein paar Workshops, die schon mal auch cool sind, aber oh, Leute, jetzt ist aber auch mal langsam gut. Also dieses Influencer-Ding noch mehr auszuschlachten, es nervt langsam. Und dass immer die drei gleichen 15 Leute dabei sind, auch das nervt so ein bisschen. So, weil, ist ja auch mal gut irgendwann, finde ich. So, also die Gamescom ist eine tolle Sache, wegen eben auch der Spiele und wegen dem Mehrwert. Und wenn man sagt, so gut, man fährt jetzt zu einer Mac oder so, auch wegen der Workshops, die dann da eben noch mal einen zusätzlichen Teil geben oder da vielleicht wegen der Indie-Arena. Aber irgendwie finde ich, wir haben in Deutschland jetzt mittlerweile so viele Sachen davon und es war gerade letztes Jahr gut, dass die Videodays sich weggesundet haben. Ja. Weil die hat wirklich niemand mehr gebraucht und das hat das Publikum ja selber auch gesagt, indem sie gesagt haben, nee, wir kaufen keine Karten mehr. Ja, vor allem, ich glaube, was zum Beispiel PeteSmiet ja letztes Jahr gemacht hat, was sehr gut war, war die Tour. Die Tour, ja. Du fährst zu den Leuten hin, hältst deswegen die Kosten für die Leute relativ gering, du bietest ihnen ein gut durchdachtes Programm. Hörte sich jetzt von der Beschreibung dieser Kreuz noch nicht so an, als hätten die ein gut durchdachtes Programm. Es steht einfach nur FAQs und Workshops. Aber vielleicht gibt es ja auch ein geiles Programm, von dem ich einfach nichts weiß. Aber es ist, plus ist es halt einfach ein Abend mit einem Gegenwert. Gegenwert oder Distanz und so weiter, das finde ich macht Sinn. Aber das Problem an dieser Kreuzfahrt ist halt, du bekommst quasi so als Fan eine Reise aufgezwungen, die du vielleicht gar nicht machen möchtest. Naja, gut, ich glaube, aufgezwungen bekommst du ja nichts. Aber für mich wirkt es immer so ein bisschen wie die x-te Möglichkeit, die Leute abzukassieren. Immer noch eine Möglichkeit zu sagen, komm, jetzt haben wir hier schon gesagt, jetzt guckt ihr den Leuten mal da beim Streamen über die Schulter. Weil viel mehr ist es ganz häufig nicht. Also ich habe Lara zum Beispiel, ist ein Beispiel, Fischkopf oder Tenendo oder so, wie so die Wir waren ja damals auf der Dreamhack. Warst du da dabei? Nee, ich war nicht dabei. Da hattest du gefehlt. Und da saßen die dann mit Hand of Blood und Co. saßen alle in einer Reihe, haben da gestreamt und wie so in so einem Affenkäfig konnten die anderen dann davor vor so einer Absperrung stehen und gucken, wie die anderen streamen. Umgedreht konntest du nicht mal auf den Bildschirm gucken. Und ich persönlich als Zuschauer muss sagen, ich würde mir spätestens nach dem zweiten Mal blöde vorkommen, wenn ich sehe, okay, hier darf ich jetzt wieder von weitem ein Stück Zucker zuwerfen. Dann habe ich da noch mal da hinten eine kurze Rede, die jemand hält. Ja. Und dann darf ich da noch mal 15 Minuten oder 4 Stunden. In manchen Fällen, es gab damals diese blödsinnige Nummer von Studio 71, wo die in Österreich in so eine riesige Lagerhalle für KS Freak stundenlang haben die Leute stehen lassen und die da fast verdurstet sind. Das ist irgendwie mittlerweile einfach nicht mehr cool. Ich meine, einige lernen draus und dann gibt es aber auch solche Events. Man muss dazu sagen, und das sollten wir vielleicht nochmal dazu sagen, wir wissen nicht, wie es ist. Es ist wie über einen Kinofilm zu lästern, der noch nicht gelaufen ist. Vielleicht wird es mega geil. Das kann dazu nicht sein. Also, vielleicht ist aber auch so, es gibt ja noch 2 Influencer, die noch nicht angekündigt wurden. Vielleicht sind ja dann wir das. David Hein und Robin Blase und die Lester Knife. Das Ding ist, es gibt zum Beispiel, also Ben Jaworski, der Fotograf, der also größte Beauty-Fotograf, würde ich mal sagen, in Deutschland, der bietet auch Workshops an, wo du halt einen expliziten Mehrwert bekommst, nämlich du lernst von ihm, ein besserer Fotograf zu werden. Das ist ja ein Skill, der sogar Geld einbringen kann. Gut, Fotografen werden auch gut bezahlt. Wobei auf der Mac gab es dieses Jahr einen Workshop mit Rieke Werner und Lara Loft zum Beispiel, wo sie über zum Thema Synchronsprechen gesprochen haben. Das hat auch einen Mehrwert. Das finde ich auch spannend, wenn du da wirklich was lernst. Das Ding ist, soweit ich das weiß, Ben, der bietet so Reisen mit Ben an, wo er mit den Leuten dann zum Beispiel in solche Länder fliegt, wie, keine Ahnung wo, hier Island oder sowas. Mhm. Und fotografiert dann mit denen. Und dann mit denen Landfahrtsfotografie macht und du lernst dann mit ihm. Das ist dann limitiert auf x Personen und du kriegst halt wirklich sozusagen einen Workshop, aber halt gleichzeitig noch mit einer Reise, weil du so halt eine coole Location hast, die du fotografieren kannst. Ich finde, das macht absolut Sinn. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn jemand zum Beispiel jetzt als Gamer zusammen fährt man auf die Dreamhack und man zockt dann da zusammen mit einer limitierten Anzahl an Leuten, dann kann das ein geiles Fan-Event sein. Ich bin ja auch ein großer Fan der Social Movie Nights, dass du in so einem sehr limitierten Setting, nämlich ein Kinosaal voll Leute, gemeinsam einen Kinofilm guckst und da so ein Event draus machst. Auch das bietet sich an. Da gewinnst du das aber, da hast du zum Teil noch die Stars, die vor Ort sind. Du musst nicht dafür bezahlen. Genau. Du kriegst dann den Kinofilm und du kommst dann zum Teil vor dem Kinostart. Und also da gibt es eine ganze Latte an Dingen, die sich wirklich dann auch für die Leute auszahlen. Und das ist ein gutes Goodie. Und auch, wie gesagt, wenn ich dieser Kreuzfahrt noch nichts absprechen will, das wird man dann erst hinterher wissen. Aber es gab halt viel zu viele Berichte. Wir hatten letztes Jahr die TerraCon, wenn du oder Tenna, ja. Tenna Monto, Monjo, so rum. Ja, oh Gott, mit Namen habe ich es echt in letzter Zeit. Irgendwas, irgendeine Con mit einer. So, die ja auch komplett nach hinten losgegangen ist. Das will ich dieser Let's Cruise-Nummer gar nicht unterstellen. Aber ich, wie gesagt, ich glaube, wir haben zu oft gelesen von solchen Sachen mittlerweile. Und ich glaube, was mein größtes Problem damit ist, dass ich mich selber in der Situation sehe und keinen Bock drauf habe. Und ich glaube, das ist eher das Problem. Ich kann mir vorstellen, wenn keine Ahnung, Lara und Klänger sagen, ey, wir haben mega Bock da drauf, ich finde das voll die geile Idee. Ich hab Bock einfach tagelang an Deck zu liegen in Badehose Fans und dann, weil ich stelle mir das so vor, ich habe auch schon mal eine Kreuzfahrt gemacht ohne Influencer, das bereue ich jetzt im Nachhinein, warum waren da keine Influencer für mich da? Du hast mich gefragt. Das finde ich schade. Nee, aber da, also weil eine Kreuzfahrt ist ja wirklich Urlaub. Ich verbinde das mit Urlaub und das ist ein Punkt, da bist du im Swimmingpool, da isst du viel zu viel Essen und betrinkst dich und keine Ahnung was. Also das ist halt, es ist halt Urlaub. Du liegst den ganzen Tag eigentlich in Badehose an Deck. Und ich würde mir schon seltsam vorkommen, wenn ich merke, dass zufällig ein Zuschauer da ist, weil ab dem Moment kann ich mich nicht mehr entspannen. Ich stand heute beim Mittagessen. Ich habe das bestellt und sehe aus dem Augenwinkel, ich gehe dann immer in den Laden hier, wo ich weiß, in der Mittagszeit sind viele Schüler da. Mhm. Und ich hasse es, dahin zu gehen, weil ich aus dem Augenwinkel werde ich beglotzt. Die Leute schreien dann rüber, hey, na, wie läuft's auf YouTube? Durch den Laden. Und weil viele Kids, wir hatten das letzte Woche ja schon, es sind auch die Leute, die dann dir schreiben, na, wie geht's dir so? Oder vor deiner Tür stehen können, im Zweifelsfall. haben überhaupt kein Verständnis dafür, dass ich da als Privatperson mir einfach nur mein Mittagessen holen will. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich da 2 Tage einfach nicht mehr weg kann, ja. Wow, also das ist für mich, das glaube ich, eine der größten, aber witzigerweise war das auch für jeden Horrorvorstellung, ich habe jetzt mit anderen auch darüber gesprochen, mit den Jungs hier unter anderem im Büro, und alle sagten so, wow, das genau, wer hat sich nicht schon immer gedacht, nicht mehr wegzukommen, das wäre wirklich wie, als wenn jemand bei der Gamescom Halle 8 einfach zumacht und wir wären da alle drin. Ja. Und dann war es das. Ich glaube, das Ding ist, also ohne, damit jetzt auch keiner falsch versteht, ich finde es toll, angesprochen zu werden in Situationen, wo ich jetzt nicht gerade im Urlaub bin. Also gerade neulich hatte ich hier am Rosenthaler Platz, kam jemand auf mich zu, hat mich erkannt, hat einfach mich angetippt und meinte so, hey, ich finde es cool, was du machst, genau. Ich bin ein Fan. Das finde ich auch total. Und dann gut. Ist er weitergegangen, aber, 2, 3 Worte unterhalten und das war's. Genau. Das sind immer so Dinge, das finde ich mehr. Wenn er wünscht, kann man das machen. Aber, ja. Oder auch kurz unterhalten und sich einfach so sagen, so, hey, wer bist du, wer bist du? Neulich irgendjemand an der U-Bahn angesprochen, dann haben wir uns halt, habe ich ein paar Fragen gestellt, er hat ein paar Fragen gestellt, es war irgendwie ein nettes Gespräch und dann sind wir getrennte Wege gegangen. Aber ich hätte es jetzt komisch gefunden, wenn er mit mir bis nach Hause gelaufen wäre. Fabian, Sigismund und ich waren neulich in der Bar und dann kam ein junger Mann zu uns, also wir waren ein Getränk, hatten wir uns bestellt, und ein junger Mann kam zu uns und sagte, hey Jungs, ich will ja nicht stören, aber, was sowieso schon immer gut ist, und ging dann den ganzen Abend nicht mehr weg. Den ganzen Abend. Und dann dachte ich so, also weil irgendwann kommt der Punkt, wo beide sich dann angucken und man denkt, irgendwie muss man es der Person auch sagen, so, weil sie begreift es von alleine nicht, dass es, dass man dann irgendwie diese normale Grenze der Privatsphäre auch einhalten, bewahren sollte. Mhm. Du willst aber auch nicht unhöflich sein. Und dann ist es dann meistens einer, der dann sagt, du, entschuldige, ne, nimm's uns nicht übel. Das hatte Fabian dann gemacht. Er sagte, du, nimm uns nicht übel. Wir würden ganz gerne noch ein bisschen Zeit. Und er so, ja, hab ein bisschen Zeit, drehte sich um, drehte sich wieder zurück und hat den Rest der Zeit weiter einfach daneben gestanden. Auch irgendwann, als wir dann wirklich uns entschlossen hatten, ihn zu ignorieren, stand er einfach daneben und hörte weiter zu. Und ja, das ist manchmal gar nicht leicht so. Und das ist so dieser feine Unterschied zwischen, hey, cool, was du machst, dann wirklich diese Grenzen zu überschreiten oder nicht zu wissen, dass es Grenzen überhaupt gibt oder so. Ja, und ich glaube, das ist das, was mir da Bauchschmerzen macht. Ich wünsche allen Beteiligten, dass das ein tolles Event wird. Ich finde es, also es ist wahrscheinlich mit Flug und allem drum auch einfach zu teuer. Was meinst du, was es kostet? Ich hatte irgendwie gesehen, dass 100... Also du kriegst ja Flüge relativ billig, auch heutzutage. Also wenn du es jetzt frühzeitig buchst nach Schweden, kriegst du sicherlich auch einen Flug für 100, unter 100 Euro. Aber du, also 90 Euro... kleiner Tipp, Lara Loft ist, glaube ich, auch auf der Dreamhack. Nach in Leipzig. Da müsst ihr nicht hinfliegen. Den ganzen Zug nehmen, der wahrscheinlich teurer ist als der Flug, aber wenn du jetzt ökologisch unterwegs bist. Das Ding ist, also 79 Euro oder sowas war, das ist die billigste Kabine, die zeigt auch nicht zum Meer raus, die zeigt nach innen raus. Das heißt, wenn du noch irgendwie ein bisschen schöneren Urlaub haben willst, dann kostet es, glaube ich, 120. Und dann würde ich echt empfehlen, auf dem Kreuzfahrtschiff All-Inclusive zu nehmen. Mhm. Und das kostet sicherlich noch mehr. On top. Und dann willst du ja auch in Stockholm oder Helsinki auch noch mal irgendwie ein bisschen was erleben. Und das musst du auch noch dazu buchen. Und ich weiß nicht, ob du das, was auf dem Kreuzfahrtschiff passiert, nicht auch noch dazu buchen musst. Also ich habe nicht so ganz verstanden, ob das jetzt quasi das Kreuzfahrtunternehmen sagt, wir kaufen diese Influencer ein und hoffen uns damit mehr Ticket-Sales. Mhm. Oder ob die Influencer auch noch mal irgendwie Geld kosten für irgendwas. Oder weiß ich nicht. Wird sich zeigen. Ja. Was haben wir noch? Zum nächsten Thema. Werbung. Diese Kreuzfahrt muss eventuell nicht als Werbung gekennzeichnet werden, da muss ich schon, weil die kriegen wahrscheinlich Geld dafür. Ja. Aber es gab ein neues Urteil zu dem Fall Vreni Frost. Das ist der Fall, der durch die Medien gegangen ist und über den wir hier auch schon öfters gesprochen haben, der dafür gesorgt hat, dass jeder alles als Werbung kennzeichnet, auch wenn er selber Geld dafür ausgegeben hat oder einfach nur an das Produkt leicht gedacht hat. Genau, bei der war das damals so, falls ihr euch nicht mehr entsinnt, die hatte irgendwelche Postings, wo sie ihre Klamotten anhatte oder irgendwelche Sachen in die Kamera gehalten hat, dann mit den Markenherstellern getaggt, ohne dass diese Produkte tatsächlich von diesen Marken ihr zugesandt wurden. Und auch nicht bezahlt wurden oder irgendwas. Sie hatte gar nichts mit den Marken zu tun. Sie hat einfach als Service, weil sie halt auch Modeblogs macht, gesagt, Leute schreiben mir jedes Mal in die Kommentare, welche Marke? was ist das für eine Handtasche? Wo hast du das Kleid her? Und deswegen hat sie einfach das getaggt. Ich hab das auch immer nicht verstanden, weil ich bin nie auf die Idee gekommen zu sagen, so, also meine Hemden, da werde ich häufiger gefragt, aber meine Schuhe jetzt zu vertaggen, die super abgeranzt aussehen. Aber ja, es macht natürlich Sinn bei einer, bei solchen Style-Damen, die dann häufig gefragt werden und dann dieses immer wieder in den Kommentaren. Und das gab dann Ärger. Da also wurde auch, sie abgemahnt. Weißt du, wie oft ich schon gefragt wurde, von welchem Hersteller mein PC-Monitor ist, weil man den im Hintergrund in einem Video gesehen hat und so weiter. Also auch das, also ich glaube, bei Gaming oder sowas Kanälen ist es dann wahrscheinlich eher so, auf welchem Stuhl sitzt du, was für ein Headset benutzt du, welchen Bildschirm nutzt du. Und deswegen haben es ja viele in der Videobeschreibung. Und bei ihr gab es dafür eine Abmahnung. Das führte dann dazu, weil sie, glaube ich, in der ersten Instanz, wie war das, hatte sie In der ersten Instanz hat sie tatsächlich, also sie hat eine Abmahnung bekommen von einem Verband für sozialen Wettbewerb, die sind berüchtigt in der Szene dafür, dass sie ganz viele Leute abmahnen und hat dann tatsächlich verloren vor Gericht in der ersten Instanz in Berlin. Und da gab es viel Panik, auch bei uns, weil dann plötzlich dieser Punkt kam, wo es hieß, das Gericht hat entschieden, hat quasi entschieden, dass das pure Verlinken auch schon als sozusagen Akquise-Tool, ich glaube, das war so ein bisschen eine der Argumentationen, als Akquise-Tool gesehen wird. Also du verlinkst die Firma in der Hoffnung, dass sie dir dann in Zukunft Geld geben. Okay. Und das war somit einer der Gründe und das hat dann dafür gesorgt, dass Leute eben angefangen haben, alles als Werbung zu kennzeichnen, was ja genau das Gegenteil verursacht, nämlich dass dann keiner mehr weiß, was letztendlich wirklich Werbung ist. Und jetzt hat sie tatsächlich in zweiter Instanz Recht bekommen, zumindest bei einem ihrer Posts, dass sie den nicht als Werbung kennzeichnen muss. Genau, sie konnte auch nachweisen mit Belegen, dass das Ganze ihr nicht zugesandt wurde. Was echt schlimm ist, das bedeutet nämlich, dass wir ab jetzt jeden Beleg aufheben müssen für alles, was wir privat kaufen, in Angst, dass man es irgendwo mal im Hintergrund sieht oder wir es irgendwann mal taggen. Ich poste so gut wie keine Produkte. Letzte Woche hatte irgendwie einer unter unserem Podcast geschrieben, ist das jetzt nicht Werbung, weil wir einen Aufruf für Praktikanten gemacht haben. Ach so. Das war nicht ganz skurril. So. Also da haben einige so gar nicht verstanden, was denn jetzt alles Werbung ist. Aber ich kann durchaus verstehen, dass Verwirrung entstehen kann. Dieses Urteil macht jetzt im Grunde aber, glaube ich, auch noch nicht so viel auf der einen Seite, weil dadurch jetzt nur klar wird, okay, wenn du Produkte vertaggst, ist das nicht automatisch Werbung. Ich weiß nicht, ob das Vertaggen da jetzt schon dabei war. Aber das war, glaube ich, genau explizit das, was dabei rumkam. Okay. Also dieses alleinige Vertaggen, wenn du keinen werblichen Hintergrund siehst, beziehungsweise wenn du es nicht bekommen hast. Ist eine redaktionelle Leistung und deswegen keine Werbung. Das heißt trotzdem aber auch nicht, dass, wir hatten diese Fälle ja mehrfach, dass wenn du Werbegeschenke zugesandt bekommst, die dann eben schon eben doch einen werblichen Hintergedanken haben. Denn Sony schickt ja nicht ohne Grund einen Spider-Man-Rucksack. Dann ist das trotzdem immer noch als Werbung zu tun. Genau, ich habe von den Landesmedienanstalten da eine Pressemitteilung zugelesen, die das begrüßt haben, weil die Landesmedienanstalten sich ja da schon seit langem auf die Seite der Influencer schlagen, was vielleicht den einen oder anderen auch überrascht. Aber die meinen tatsächlich sozusagen aus medienrechtlicher Sicht ist das kein Problem. Aus medienrechtlicher Sicht, nach der Einschätzung der Landesmedienanstalten, ist es ja sogar so, dass Werbegeschenke oder zumindest Dinge bis zu einem Wert von 1.000 Euro in Teilen, je nach Situation, das kann man auch nicht so pauschal sagen, aber eigentlich auch nicht gekennzeichnet werden müssten. Aber dass zumindest das pure Vertaggen, wenn du was selber gekauft hast, auf jeden Fall nie in irgendeiner Form werblich ist. Es sei denn, das kann natürlich auch wieder passieren, du bewirbst das Produkt nur von der positiven Seite durchgängig und sagst, boah, das ist das Geilste, das Beste, kauft es, dann ist es auch Werbung. Aber deswegen sind die da schon sehr lange, das kommt ja eigentlich aus dem Wettbewerbsrecht. Also dieser Verband für sozialen Wettbewerb sagt, das ist unlauterer Wettbewerb, weil jemand Werbung macht, anders als das zum Beispiel ein Printmagazin machen würde oder sowas. Es ist immer so geil, wenn ich das sehe, was die Amerikaner da machen. Will Smith macht auch nur Postings, wo er quasi, jetzt gerade hat er irgendwie so einen Deal mit seiner Wassermarke. Da steht nirgendwo was dabei. Also ich glaube, die Amerikaner haben so überhaupt keinen. Die haben das auch. Es gibt auch die FCC, die das eigentlich kontrolliert. Aber das ist natürlich da nochmal anders. Ja, auf jeden Fall, die Landesmedienanstalten haben jetzt gesagt, sie begrüßen das, weil auf der einen Seite sozusagen es zeigt, es kann auch redaktionell sein, nicht alles ist automatisch Werbung. Auf der anderen Seite aber auch, und das finde ich auch gut, die Influencer trotzdem auffordert, nachzudenken. Aber kommen wir zum nächsten Thema, und zwar, wir können noch mal ein kleines Update mit reinpacken, zwei kleine Updates eigentlich. Auf der einen Seite habe ich letzte Woche, hatten wir den Tomic zu Gast und haben darüber gesprochen, dass er sich so ein bisschen gesträubt hat, die Info über den Hacker rauszugeben, mit der Begründung, dass er meinte, er ist Journalist. Und als Journalist gibt man niemanden preis, der potenziell eine Quelle sein könnte, auch wenn es ein Straftäter ist. Und da meinte ich, dass ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann, dass das bei großen Kriminalfällen auch der Fall ist, dass Journalisten solche Infos zurückhalten, wenn sie helfen könnten, tatsächliche Straftäter zu fassen, weil sie berichten ja unter anderem über den Fall, gerade wenn sie diejenigen sind, die ihn aufdecken, ja, mit dem Ziel, es öffentlich zu machen. Hab aber letzte Woche noch mal mit einem Journalisten gesprochen, der auch bei größeren Themen jetzt noch ein bisschen Überblick hatte, jetzt nicht so YouTubig, sondern wirklich richtigen. Also so, von der großen Print-Tageszeitung. Und der meinte tatsächlich, dass so bei so Fällen wie den Panama Papers auch nichts rausgegeben wird an die Behörden, weil die Journalisten natürlich da auch sich darauf bedacht sind, die Quellen zu schützen. Auf der anderen Seite sagen, wir wollen auch keine Partei ergreifen. Die Polizei, die Behörden müssen das schon selber rausfinden können. Ja, wobei man ja dazu sagen muss, dass in diesen Fällen das ja alles Sachen sind, wo die Journalisten die Tatsache das aufgedeckt haben. Ja. Hier und ist es ja so, dass der Tomek ist steht eigentlich nur daneben. Macht bei Twitter, macht da eine Welle, so weil er irgendwie Teil des Ganzen sein will und ja schon auch sich ein bisschen nach Aufmerksamkeit sucht. Aber hat auch ehrlich gesagt, ne, er sagte uns, er will das als Quelle dann verwenden, aber auf der Tomic ist nichts zu dem Thema passiert. Sodass da man schon sich fragen muss, so, ne, inwiefern diese Argumentation in dem Fall gilt. Aber ich wollte es aber nochmal korrigieren, es ging ja eigentlich um die Korrektur. Und das haben wir an dieser Stelle jetzt nochmal gemacht. Und Simon Desue, der wurde ja, hat eine Hausdurchsuchung wegen Falschgeld bekommen, weil er ein Video gemacht hat, in dem er behauptet, er hätte Falschgeld gekauft und dann sogar drei Videos zu dem Thema gemacht hat. In einem tut er so, als würde er mit dem Falschgeld einkaufen im Saturn. Und das ist natürlich eine Straftat. Und deswegen kam die Polizei vorbei, hat das Haus gesucht, hat das Geld beschlagnahmt, hat es geprüft und stellt sich raus, Überraschung, es war gar kein Falschgeld, es war echtes Geld. Simon Desue, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Simon Desue staged seine Videos. Das macht mich krank. Jetzt als nächstes kommt die Polizei und sagt, Simon Desue hat gar keine Waffe im See gefunden. Das glaube ich nicht, Robin. Jetzt gehst du zu weit. Also, demnächst kommen die noch und sagen, die Prankbows hätten nicht wirklich eine Leiche gefunden. Sag das nicht. Oder die Videos, auf die er reactet, die sind gar nicht von ihm. Dann fällt wirklich mein gesamtes Weltbild in sich zusammen. Ja, okay, also es war vielleicht auch nicht so überraschend, aber die Frage, die sich jetzt noch ein bisschen stellt, ist, die hatten wir letztes Mal auch schon in den Raum geworfen, eigentlich könnte man ihn vielleicht dafür ranbekommen, dass das ja das Antäuschen, Vortäuschen einer Straftat ist. Ich das persönlich, die Polizei weiterhin. Genau, ich persönlich glaube aber ich glaube an unseren Simon, der wird spätestens in 9 Tagen hat er schon wieder den nächsten Strafbefehl an der Backe oder zumindest sich was ausgedacht, wo wir alle wieder kollektiv den Kopf schütteln müssen. Ja, das hat jetzt auch Jake Paul gemacht. Jake Paul ist erneut, also ist ja wirklich so, als wäre das so jede Woche. Einjähriges feiert er auch doch bei uns, oder? Letztes Jahr. Genau um die Zeit. Nee, Logan war das im Selbstmord. Das war Logan Paul. Aber Jake Paul war jetzt auch letzte Woche ja sowieso schon dabei mit seinen Mystery Boxes. Jetzt ist er wieder dabei. Oder war es Logan Paul? Vielleicht war es auch Logan Paul. Ich blick nicht mehr durch. Einer von den Pauls hat mal wieder Scheiße gebaut. Ja. Und nee, ich glaube, ich habe keine Ahnung. Ja, die Pauls. Zwar mit einer tollen Idee. Und zwar jeder Monat wird ein Monat, in dem man etwas tut oder nicht tut, also sich so ein bisschen verändert. Ein bisschen so wie die tolle Reihe vom Changeman, der zum Beispiel dann einen Monat lang ohne Musik lebt oder was ist das Aktuellste, habe ich gerade gesehen? 2 Wochen nicht in den Spiegel gucken. Ja, genau, in den Spiegel gucken war es, genau. Jake Paul hat sich, oder Logan Paul, einer von den Pauls, hat sich gedacht, wie kann ich das noch geiler machen und hat sich Folgendes überlegt. Einen Monat lang. Ist er jetzt schwul? Ja. Ja, super Idee. Das ist eine tolle Idee. Er wird einen Monat lang mit Männern schlafen, um herauszufinden, wie das so ist. Das ist die Frage, die ich habe mir ehrlich gesagt, er hat das ja, glaube ich, in einem Podcast oder so nebenbei erwähnt oder so. Und ich habe nicht ganz verstanden, was ist denn da jetzt der Plan? Also geht er jetzt in einen schwulen Club und präsentiert seine Puppe oder wird er einfach nur sich so kleiden, wird er sich so verhalten? Also auch vor allem dann direkt so Stereotyp, klischee-mäßig. Also ist, das was, kann was, eigentlich glaub nur ich noch, das, was glaube ich noch das Dümmste wäre. Ich meine, wenn er sich irgendwie ausprobieren möchte, kann er das gerne auf Kamera. Oh Gott, was ist heute los? Neben der Kamera kann er das ja gerne tun, aber vor der Kamera quasi. Und das ist auch so diese typisch amerikanische Denke, diese homophobe Denke, schwul sein, an- und ausschalten zu können. Ja, dass das eine Choice ist, das ist Wahl. Das ist auch richtig schön scheiße, dass dann auch wieder ich glaube, da kam auch so die Kritik her von allen Seiten. Also auf der einen Seite die Kritik, so sagst du jetzt gerade, Homosexualität ist eine Entscheidung und du entscheidest dich einfach einen Monat schwul zu sein oder was willst du uns damit sagen? Auf der anderen Seite natürlich der Aufschrei, dass er daraus irgendwie so ein Spiel macht aus der Sexualität von anderen Menschen. Dann dieses Unverständnis, dann wie dumm das Ganze alles überhaupt ist. Also alle fanden es scheiße. Und ja, mal wieder so ein typischer Fall. Ich bin sehr gespannt auf den Monat. Mal gucken, wir werden es dann erleben. Bin wirklich gespannt, ja. Also wenn das bei ihm funktioniert, finde ich, könnten wir hier ähnliche Experimente mal machen. Einen Monat nicht lästern. Ja. Einen Monat nicht das reden im Podcast. Gut. Das ist auch nicht gut. Ist auch nicht gut. Nee. Weißt du, was auch nicht gut war? Es war, nämlich bei Logan Paul hatte ich mir nämlich gedacht, so, ist er wirklich, ist der ein schlauer Kerl und denkt sich, der sitzt zu Hause und sagt so, was könnte ich diesmal sagen? Ich glaube, es war es Logan Paul, weil der andere Paul. Der hat doch gerade diese Birdbox-Challenge gemacht. Ja, genau. Ja, genau. Das stimmt, dann war es nämlich Logan Paul. Ich glaube, es war Logan Paul und Jake Paul hat die Birdbox-Challenge gemacht. Genau. Und das hat jetzt tatsächlich dazu geführt, dass. Also, um kurz zu erklären, was die Birdbox-Challenge ist. Birdbox ist ein Netflix-Film, ja? Einer, den ihr euch ehrlich gesagt, also von meiner Warte her, nicht unbedingt angucken müsst. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber also ich habe viel Lob gesehen über das Marketing-Team dieses Films, weil was die an Memes und auf Reddit und was weiß ich für krasse Virales, also wenn das ist, vielleicht hat es sich auch organisch entwickelt, aber es wirkte sehr geplaced. Ja. So als hätte da eine Agentur richtig gute Arbeit geleistet, diesen Film richtig groß zu machen. Unter anderem sind halt Memes daraus entstanden, wie diese Birdbox-Challenge. Also in dem Film verbinden die sich die Augen, damit sie das Monster nicht sehen, weil wenn man das Monster sieht, dann stirbt man. Und in dem fahren die auch Auto mit verbundenen Augen. Und das da hat sich ja auch Jake Paul gedacht, Autofahren mit verbundenen Augen vor einer jungen Zielgruppe, die aus so und so vielen Millionen Leuten besteht. Mega Idee. Und daraufhin hat jetzt YouTube reagiert. Das finde ich für mich die krasseste Überraschung. Fast schon ein Schock zum Anfang. Aber auch nicht mit einer Bestrafung von ihm, sondern mit einem Community-Guideline-Update. Genau. Die haben sich nämlich gedacht, so, bisher war es zwar schon verboten, indem man gesagt hat, so Inhalte, die zu gefährlichen Handlungen führen können, die sind verboten. Jetzt sagt man aber, ja, aber nochmal expliziter, nämlich Pranks und Challenges. Challenges sind verboten, zumindest wenn sie so gefährlichen Hintergrund haben oder Leute auch anstiften könnten. Was oder ich glaube, explizit, wenn der Verdacht bestehen könnte, dass sie Kinder für ihr Leben lang traumatisieren. Ist auch so komisch formuliert, so, wenn sie sich nur für einen Monat traumatisieren, ist okay. Ja. Leben lang, das ist das Wichtige. Ja, das ist halt auch insofern eine Farce, weil wurde vorher ja auch nicht geahndet. Ewig, diese Bestimmung. Sie hat nur nicht so explizit geheißen. Ja. Das ist ja wie zu sagen, so im Grunde ist ja das Vortäuschen oder beziehungsweise die Leute in die Irre führen mit dem Thumbnail und dem Titel, ist jetzt seit Jahren nicht erlaubt. Ja. Und guck dich mal um auf der Trendseite. Da jeder zweite Titel führt, sagt dir, in diesem Video erfährst du, von wem John F. Kennedy wirklich getötet wurde. Und dann sagt jemand im Video, weiß ich nicht. Ja. Und es ist halt so, ich sehe das immer wieder bei Videos. Ich gucke ja ganz viele amerikanische Filmkanäle. Neulich wieder so eine Avengers-Theory gesehen, wo es um Dings ging, um Galactus. Den hatte ich ja auch schon mal angeführt und meinte, er könnte möglicherweise jetzt in der nächsten Phase der Oberbösewicht werden. Und habe dann auf das Like-Dislike-Verhältnis geguckt. Das mache ich tatsächlich mittlerweile instinktiv immer als erstes. Unter anderem auch, weil ich da sehr schön daran sehe, ob das Video vielleicht, ob irgendwas drin ist, was Müll ist und so. Und wenn das Dislike-Verhältnis sehr hoch ist, ist es in 90% der Fälle deswegen, weil der Titel misleading ist. Und dann weiß ich schon, brauche ich gar nicht angucken, da geht es in dem Video um was völlig anderes. Und ja, die ersten Kommentare sind dann schon, Zeitverschwendung, toll, eine Frage aufwerfen, die nie beantwortet wird. Und das wurde ja auch nie geahndet. Und ich würde jetzt auch gern wissen, wie sie bei der Fülle an Müllpranks das wirklich per Hand prüfen wollen. Ja. Ich glaube, sie sichern sich vielleicht damit einfach nur mehr noch dafür ab, dass halt Leute wie Jake Paul dafür abgemahnt werden. Nur wir haben es ja bei Logan Paul beziehungsweise gesehen. Beziehungsweise, dass man ihnen auch nicht an den Kragen kann, weil sie ja dann immer noch sagen können, Moment, in unseren Guidelines steht drin, dass wir es untersagen. Ich glaube, das ist vielleicht auch. Also, dass sie einfach sich rechtlich schützen, dass sie nicht haftbar gemacht werden dafür, dass irgendein Kind an einem Tide Pod erstickt ist. So. Was so typisch Firma ist. Das ist so eine das ist richtig widerlich. Aber es steht jetzt in den Guidelines, also coole Sache. So. Ja. Weißt aber du, was ich eigentlich sagen wollte vorhin, war eine Sache, die ich ansprechen wollte, wo ich dachte so, das muss doch eigentlich ein schlauer Mensch sein, der sich denkt, ich sag jetzt das mit dem Monat schwul sein und es kommt wieder ein Aufreger, der meinen Namen wieder reinbringt. Und genau diesen Gedanken hatte ich bei Donald Trump diese Woche. Der, habt ihr vielleicht alle mitbekommen, Hamburgers. Der hat nämlich so eine, over 1,000 Hamburgers genau. That I paid for myself. Genau, er hat nämlich im Oval Office, hat er, glaube ich, es war so eine Studenten-, ich glaube, weiß nicht, im Oval Office oder im Weißen Haus auf jeden Fall. Genau, eine Footballmannschaft hat er empfangen, ihren Sieg feiern wollen. Und weil ja gerade Shutdown ist in den USA, hat er sich gesagt, zahlt er für die Hamburger selbst. Die Weiße Hausküche hat quasi zu, weil Donald Trump auch jetzt den Rekord gebrochen hat für den längsten Shutdown der Regierung. Finde ich auch ein super Konzept, könnte man auch eigentlich immer drüber lästern, wie geil das ist. In Amerika kann die regierende Partei, die kontrollieren ja den Senat und das Weiße Haus, und bis vor kurzem, als der Shutdown angefangen hat, hat ihnen ja sogar auch noch das Repräsentantenhaus gehört, haben sie einfach gesagt so, nö, wir erlassen kein neues Budget, es wird einfach keiner mehr bezahlt. Regierung macht dicht, alle gehen nach Hause, tschüss. Ja. So geiles Konzept. Einfach alle National Parks zumachen. Ja. Und unter anderem der Koch im Weißen Haus ist auch, geht nach Hause geschickt. Vor allem das Ding ist, die sind ja nicht wie Beamte in Deutschland, sondern die kriegen dann halt einfach wirklich kein Geld. Ja, die werden in unbezahlten Urlaub geschickt. Ja. So. Und in dem Fall sind es jetzt 25 Tage, also die, fast ein Monat. Die TSA auch. Die Sicherheitsbehörde. Ach so, die Sicherheit am die Flughafen. Fluglotsen. Ach du Scheiße, ja, krass. Es ist ein riesiges Sicherheitsrisiko. Alter, Falter. Ja. Also wenn, dann jetzt. Ja. Das Ding ist ja, dass ich in dem Fall wirklich, wirklich begeistert war, weil ich dachte, dieser Tweet erfüllt gleich drei Dinge auf einmal. Weil er sagt, guck mal, ich kaufe Hamburger, also erstmal aus eigener Tasche. Ich habe das selber bezahlt. Was Billiges, ne, weil ist ja Shutdown, wir müssen sparen, weil die anderen zwingen uns ja quasi in diesen Shutdown. Was auch Quatsch ist, er zwingt ihn. Genau, dann das Zweite ist, this is America, ne, weil was McDonald's. Für ein amerikanischeres Menü kann man holen als Hamburger. Und das Dritte ist dann, ich bin einer von euch. Guck mal hier, ne? Also so real kann man sein. Und einfach Hamburger ins Oval Office. Aber es ist halt so lustig, weil er hat dann A, über die Menge an Hamburger gelogen, die er angeblich selber gekauft hat. Vor allen Dingen der Witz ist, er schreibt over 1000. Aber es gibt noch eine weitere Quelle, die tatsächliche Zahl genannt hat. Es sind nämlich 300. Weißt du, wer diese Quelle war? Donald Trump. Er selber. In der Pressekonferenz vorher sagte er nämlich, ich habe 300 Burger bestellt. Und dann ist also Top-Athleten, kaltes Fast-Food zu servieren, nur weil Shutdown ist. Es ist ja jetzt nicht so, als gäbe es in Washington, D.C. nicht irgendwelche Restaurants, die offen hätten. Die haben doch alle offen. Ich meine, sagen wir mal so, also wenn ich mir so angucke, was so diese ganzen Sportler auf Instagram so essen, die sich ja auch eben sowieso in and out hauen, die sich alle zwei Minuten rein, damit dieser ganze Energiebedarf. Das sind Footballspieler, die brauchen die Masse. Okay. Die brauchen einfach, die essen sowieso die ganze Zeit Burger und so. Aber ich finde das auch gar nicht so unsympathisch. Aber das Unsympathische daran ist halt wieder diese Selbstinszenierung und dieses, wie er dann da steht mit mit offenen Armen. Ich bezweifle ja auch, dass er das selber bezahlt hat. Ja, ja. Hast du die Reaktion von Burger King mitbekommen? Was haben die gemacht? Die hatten getweetet, dass sie leider durch den großen Ansturm auf ihre Hamburgers haben sie jetzt ab sofort nur noch Hamburgers, wie eigentlich jeden Tag. Und das fand ich ganz witzig. Ja. Das habe ich auch gelesen, das fand ich sehr gut. Bei Obama haben sich die Republikaner und Fox News und so weiter immer darüber aufgeregt, dass Obama das Image von Amerika runter machen würde und sich die Welt über Amerika lustig machen würde, weil sie einen muslimischen Extremisten als Präsidenten haben, der die Ausgeburt des Teufels ist. Mhm. Jetzt macht sich selbst Burger King über den Präsidenten lustig. Ja. Das ist schon echt tief gesunken auf jeden Fall. Das ist ziemlich krass. Ich glaube, über den Shutdown, über den Brexit, wollen wir da noch ein bisschen sprechen? Also, weil Shutdown, glaube ich, ist ein mega spannendes Thema. Ist, glaube ich, zu groß, um das jetzt hier aufzumachen. Ich würde lieber über den Brexit noch ein bisschen sprechen. Ihr könnt auch über den Brexit noch mal sprechen. Auch das ähnlich dumm, weil jetzt tatsächlich der Deal, der mit der EU ausgehandelt wurde, was eigentlich der einzige Job ist, für den Theresa May als Premierministerin einberufen wurde, sich darum zu kümmern. Monatelang ausgefochten hat mit der EU. Das hat jetzt einfach, und zwar in der höchsten Niederlage. Seit 1924. Nee, haben sie wieder eine Niederlage, aber das ist tatsächlich wohl an Stimmen sogar noch höher. Es ist tatsächlich die höchste Niederlage in der Geschichte des Vereinigten Königreiches. Krass. Und vor allen Dingen mit einer Vielzahl aus der eigenen Partei. Ja, die Hälfte, glaube ich, sogar fast. Also, ungefähr. Ich glaube, die Hälfte hat gegen sie selber gestimmt. Sie hat dann allerdings das Misstrauensvotum jetzt gewonnen. Also sie ist weiterhin Premierministerin. Nur die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Und die Hoffnung von den Leuten, die noch hoffnungsvoll sind, ist ja, dass sozusagen der Zeichen, dass dieser Deal nicht angenommen wurde, ein Zeichen dafür ist, dass jetzt Brexit zurückgenommen wird. Weil das wurde jetzt auch entschieden vor kurzem, dass England das einfach einseitig zurücknehmen darf, wenn sie das wollen. Also zumindest von europäischer Seite her. Und das wäre natürlich ganz spannend, weil dann gibt es halt einfach keinen Brexit, weil die andere Option ist halt ein harter Brexit. Was bedeuten würde, dass England einfach von heute auf morgen, quasi an dem Datum, wo es dann soweit ist, einfach austritt und halt einfach nichts mehr da ist. Also keine Gesetze, keine Absprachen, keine Grenzregelungen. Der komplette Handel ist komplett neu aufziehen. Also alle Firmen wissen nicht mehr, welche Waren dürfen sie jetzt importieren, exportieren. Ja. Wie werden die exportiert, was für Zölle gelten, was für Grenzen. Wie reise ich jetzt ein? Brauche ich ein Visum, brauche ich kein Visum? Was ja noch viel krasser ist, ist in Irland, da gibt es ja also England an sich hat ja als Insel wahrscheinlich sogar die beste Voraussetzung für so einen harten Brexit, weil da kannst du die Grenzen gut kontrollieren. Blöd nur, dass sie in Irland eine Grenze haben mit einem europäischen Land. Ja. Wo es jetzt auch nicht gerade die friedlichste Geschichte gibt um diese Grenze, was auch noch nicht so lange zurückliegt. Also Riesenprobleme. Und jetzt ist ja tatsächlich so, dass, also Theresa May sagte dann nach dieser Niederlage, ja, dann erstmal, was wollt ihr denn dann überhaupt? Sagt doch mal bitte Gegenvorschläge, weil das ist, glaube ich, das noch das am ehesten, weil vor allen Dingen auch aus ihrer eigenen Partei würde sie gerne wissen, was wäre denn jetzt die andere Option? Ich glaube, du hast zwei Probleme. Also ein Teil will natürlich auf jeden Fall keinen Brexit und deswegen haben vielleicht auch manche die gegen den Deal. Die aber zum Teil auch gegen sie waren. Das war das Abstruse. Und alle Seiten waren gegen sie. Ja, vielleicht haben sie, genau, also weil das Ding ist, wenn sie den Deal angenommen hätten, hätten sie ja den Deal. Und deswegen haben vielleicht auch viele gegen den Deal gestimmt, weil dann die Option, keinen Brexit zu machen, wieder auf dem Tisch ist, eventuell. Das andere ist, also dieser Deal ist halt das Beste, was die EU denen geben wird. Weil warum sollten sie mehr rausrücken? Das, was aber natürlich viele der Bürger wollen, die für den Brexit gestimmt haben, sind die Dinge, die ihnen versprochen wurden von der Leave-Kampagne, die quasi ja dafür gesorgt hat, dass es dieses Votum gab, dieses Referendum. Ich glaube, für die waren ja, da war ja vor allen Dingen diese Einwanderungsfrage das größte Problem, die Zuwanderungsfrage. Und viele davon haben ja überhaupt über diesen ganzen, über die Handelssachen, über die Ahnung. Keine Ahnung. Und deswegen haben ja dann auch ganz viele hinterher erst bemerkt, dass, was haben wir da jetzt eigentlich angemacht? Es hat sich ja quasi an dem Tag, an dem bekannt wurde, dass es durchgegangen ist, rausgestellt, das Wort Brexit komplett in die Hose. Ja, und auch, dass die Politiker, die davor dafür Werbung gemacht haben, plötzlich von allem zurückgerudert sind, von dem, was sie vorher gesagt haben, weil irgendwie keiner damit gerechnet hat, dass es wirklich passiert. Ja, sehr spannend. Auf beiden Seiten des Kontinents. Wir lachen uns ins Fäustchen, weil in Deutschland geht's uns gut. Kann man gar nicht anders sagen. Und selbst die AfD hat jetzt beschlossen, dass das quasi ein harter Dexit für sie eigentlich gar nicht mehr so gut ist. Ja. Und sie jetzt nur noch eine Reform wollen, weil sie gemerkt, also wenn selbst die AfD sagt, dieser populistische Scheiß, der da drüben passiert, ist uns doch eine Stufe zu extrem, weil wir doch gemerkt haben, dass das Volk da nicht so positiv drauf reagiert, dann wow. Also krass. Ja. Haben wir noch ein Thema? Ich glaube, da war noch eins. Ja, wir haben Dschungelcamp hatten wir noch. Gar nicht mal, weil wir beide große Dschungelcamp-Gucker sind. Gar nicht, du, wir haben es tatsächlich nur geguckt wegen Layla Lowfire. Du hast es wegen Layla Lowfire, die erste Folge. Ich habe neulich auch mal reingeschaut. Das ist das erste Mal, dass ich jemanden schon mal getroffen habe, der im Dschungelcamp ist, glaube ich. Boah, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt. Ich glaube, Per Kussmark habe ich schon mal, weil der hat hier einen Laden in Berlin und in dem bin ich ab und zu mal zum Feiern gewesen und der hängt ja dann auch ab. Aber ansonsten würde ich mich auch gar nicht rühmen. Es war jetzt tatsächlich auch bei Layla so, als ich gehört habe, dass es so ist, ich habe mich ein bisschen geschämt, auch für mich. Ja, vor allem, ich habe mich geschämt für Podcasts, weil sie wurde ja angekündigt als Podcasterin. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, ist ja schon irgendwie krass, dass sozusagen Podcasterin das hat bei Layla da reinkommst. Das hat einen anderen Hintergrund. Also ich glaube nicht, dass die jetzt irgendeine Podcasterin genommen hätten, sondern bei Layla kommt, glaube ich, das Gesamtpaket dazu. Auf jeden Fall. Und da muss man ganz klar ihre Gesamtpakete sagen, weil Busenmodel war sie vorher schon. Sie war schon auch, ist auch natürlich durch die Boulevardpresse gegangen, als das Ding mit Till Lindemann passiert war. Sie ist sicherlich und nicht ihr größter Moment war natürlich auch in unserem Game of Thrones Sky-Werbespot. Ja. Da hatte RTL bei uns angerufen und meinte, David Hein und der Robin Blase für das Dschungelcamp. Haben wir gesagt, nein, da haben wir gesagt, dann nehmen wir Dann nehmen wir die rote Priesterin aus dem Genau, Film. Die rote Priesterin, die muss es sein. Hast du mal rein, also du hast ja reingeguckt. Ich habe reingeguckt, also wirklich auch nur in die erste Folge, weil ich gedacht habe, ich tue mir das jetzt mal an, weil ich zum ersten Mal so zumindest einen kleinen Bezug habe zu dieser Sendung. Und habe dann aber schnell festgestellt, dass ich, dass mir das völlig egal ist. Weil die, also es ist wirklich egal, ob du da jemanden, ich glaube auch, wenn ich alle Leute kennen würde, die da sind, fände ich es trotzdem genauso schlimm. Vielleicht sogar noch schlimmer, weil man dann noch mehr mitfühlt mit den Leuten. Also es ist halt immer noch, vor allem auch von den Schnipseln, die ich von den Jahren vorher mal immer wieder gesehen habe, genau das Gleiche. Also irgendwie das ändert sich so da für mich nichts. So erniedrigende Müllscheiße. Gerade weil auch so unglaublich viel ja auch in eine Richtung gedrängt wird und so geschnitten wird, dass bestimmte Situationen, ne, mit Blicken unterschnitten werden. Und Layla kommt in dieser Sendung null gut weg, weil sie wirklich wie die wie so das Mädel wirkt, die entweder in der Ecke sitzt und katatonisch in den Dschungel glotzt oder zu allem irgendwie, zu dem sie was zu sagen hat, dann nur Dinge sagt, die mit Penis, Mumu oder Titten zu tun haben. Ja, und die, also ich glaube, den allerersten Shot, den ich von ihr gesehen habe, als man irgendwie abwählen konnte, war natürlich sie nackt beim Baden. Ja, stimmt, das habe ich gehört, dass das in der ersten. Ich hatte die dritte Folge gesehen und da waren sie schon am, also da haben irgendwie so zwei Typen, die ich nicht kannte, sich gestritten. Der einzige, den ich da noch kenne, ist Tommy Pieper, nämlich die Stimme von Alf, den ich aber noch nie, oder zumindest jetzt in dem Alter erkenne ich ihn nicht. Früher hätte ich ihn sogar erkannt. Aber ansonsten sagen die mir da alle gar nichts. Und ich dachte irgendwie die ganze Zeit, was sind denn das schon wieder für Belanglosigkeiten? Und dann ja, die eine schreit bei der Prüfung. Layla, wie gesagt, habe ich so gut wie gar nicht gesehen. Die Hälfte geht da unter und was zur Hölle? Und dann das Ding ist, ich glaube, was mich am meisten verwundert an diesem Ding ist, du siehst halt Leute wirklich leiden, aber bei etwas, wo, glaube ich, jeder Mensch leiden würde. Und das ist so eine Sache, also auch andere Reality-TV-Formate gucke ich nicht gerne, aber bei sowas wie der Bachelor, da hast du zumindest, da kannst du dich noch so ein bisschen über diese Dummheit aufregen. Ja, gut, kann man auch nicht mehr. Ich hatte jetzt auch wieder die erste Folge geguckt und war wieder mal überrascht, wie wenig ich überrascht bin, weil das halt ganz, ganz ekelerregend ist. Also mit jeder Minute, die du dazu guckst, ist es, und dieses Mal fand ich es noch mal ein bisschen, weil sie das so aufgeprustert haben, auch vom Produktionswert tatsächlich ein bisschen, wo ich dachte, ach, guck mal an, die Kamerafahrten sind noch ein bisschen exaltierter geworden und das, die Villa, die sie da haben, ist noch ein bisschen größer. Und dann steigt dann eine aus und macht dann Stepptanz. Und es gab tatsächlich einen ganz witzigen Moment. Eine kam so raus und hat ein Liedchen für den Bachelor gesungen und singt dann so, komm mit mir an den Strand von Mexico City. Und überreichte ihm dann ein kleines Paket. Und in diesem Paket war eine Notfallpeitsche, weil sie sagte, man weiß ja nie, wofür man so eine Notfallpeitsche so braucht. Und er guckt sie so an und sagt, aha, und sie guckt aha, zurück. Und dann habe ich hinterher so einen Artikel im Spiegel gelesen, wo die Reporterin meinte, ja, viel besser wäre eigentlich ein Notfallatlas gewesen, denn Mexico City hat keinen Strand, an dem wir beide diese Notfallpeitsche, das liegt nämlich im Inland von Mexiko. Und es ist also das Schönste an der Bachelor und am Dschungelcamp sind halt immer noch die Reaktionen der Leute, die du dann auf Twitter oder sonst wo liest. Ansonsten kann man sich nur darüber ekeln, dass da halt wirklich innerhalb von anderthalb Stunden jeglicher Fortschritt, der in der Gleichschaltung von Mann und Frau passiert ist oder zumindest versucht wird, auch über die Jahre, sofort wieder eliminiert wird, weil alle nur noch zu dummen Hennen und zu geiernden Besteigerhengsten werden. Und so auf alles so auf niederste Instinkte heruntergebrochen wird oder halt eben im Dschungelcamp Deppenfernsehen für. Ja, aber das ist halt also einfach. Für Leute, hier, die auch hier an der ist Autobahn mal einfach 50 Maden. So, das, also ich verstehe es jedes einfach nicht. Jedes Jahr dasselbe. Das ist immer das Gleiche. Das ist, ich glaube, der Ekel, der Schockfaktor beim ersten Mal, kann ich noch verstehen. Aber also es ist, also nee. Ich will es einfach nicht sehen, weil ich finde es ja selber eklig. Und es sind ja auch immer Leute, die du ja nicht mal kennst. Ja. Die lernst du dann zwar kennen und dann kann ich mir gut vorstellen, dass man so diese eine Schmierlappen da mit seiner Sonnenbrille, den lernt man, glaube ich, schnell hassen. Aber es ist ja nicht mal so, dass da eine Person dabei ist, wo du sagst, boah, den wollte ich schon immer mal einen Schweinemagen essen sehen und sich übergehen. Nein, also ich würde das auch keinem wünschen. Also selbst, also in beide Richtungen, wenn das jetzt Leute wären, die ich irgendwie nicht mag oder Leute wären, selbst wenn da jetzt Leute wären, die ich halt mega unterhaltsam fände oder sowas, so weiß ich, keine Ahnung. Die ganzen amerikanischen Late-Night-Hosts müssen Maden essen. Ja. Würde ich mir auch nicht angucken wollen, wahrscheinlich. Das wäre vielleicht lustig. Maden, aber die Late-Night-Hosts essen. Was sagst du dazu, Robin? Das fände ich wiederum sehr gut. Weißt du, der Tweet, der diese Woche aber am viralsten gegangen ist, ist einer von unserem guten Freund Etienne. Mhm. Der hat sich gedacht, schreibt er doch mal was zum Thema Toxic Masculinity. Mhm. Und im Zusammenhang mit dem Bachelor. Kam super an. Sogar bei den eigenen Rocket Beans-Fans. Er hatte nämlich geschrieben, dass er mit einer Gruppe Frauen gerade den Bachelor guckt und dass die alle Sachen sagen wie, ah, die Bitch, guck mal da, ihr Make-up, ne? Also sind ja quasi am Lästern. Und er schreibt, ja, ich schaue hier gerade mit einer Runde Frauen Bachelor und ihr diskutiert alle über Toxic Masculinity. Vielleicht nicht die klügste Art und Weise, das auszudrücken. Genau. Spielte damit im Grunde auf den Gillette-Werbespot an, der dieser Tage viral ging. Ich persönlich habe den gar nicht gesehen. Ich habe ihn gesehen. Ja? Mhm. Worum geht's da? Es geht darum, also runtergebrochen, zeigt für das Beste im Main. Ja, das, wir haben den besten Gillette-Werbespot aller Zeiten produziert bei Nerdscope. Nee, das es geht darum, dass immer wieder Männer gezeigt werden, die Scheiße bauen, also die sich prügeln oder also junge Kids vor allem, also oder irgendwie sexistisch sind oder was weiß ich. Und dann wird quasi das aufgebrochen mit so das Beste im Mann. Wir wollen die beste Version unseres Selbstseins und wir müssen gute Vorbilder sein für diese jungen Kinder. Also lass uns den Kreislauf unterbrechen und gute Vorbilder sein, was irgendwie Gewalt und Sexismus angeht und so weiter. Ja. Und von der Message her muss ich sagen, finde ich gute Message. Also es macht ja Sinn. Also finde ich auch toll, sich als Marke zu positionieren und zu sagen, wir sind gegen Gewalt und Sexismus. Sehr mutig, ja. Nur die Art und Weise, wie es rüberkommt, daher kommt ja dieser Aufschrei, ist, dass sozusagen alle Männer sind so und jetzt müssen wir das mal ändern. Oder die meisten Männer sind so, aber ein paar sind so nicht. So haben das viele verstanden. Ich glaube nicht, dass es so gemeint war, aber man steigert sich ja dann gerne da so rein im Internet. Und das hat er dafür gesorgt, gesagt haben, ja, die stellen das, also so hat das, glaube ich, Etienne dann auch gemeint. So dieses, ich glaube, er hat so ein Moin Moin von den Rocket Beans auch nochmal angesprochen, sogar mit seiner Mutter irgendwie telefoniert in der Sendung. Dass halt ein Paar, dass es so dargestellt wird, als wären nur ein paar Männer gute Männer und alle anderen Männer wären Schweine. Und das kann sein, dass man den so interpretiert. Das ist aber, glaube ich, nur, wenn man das auch sehen möchte. Oder wenn man diese Kontroverse da unbedingt wahrnehmen möchte. Ich glaube, an sich ging es eigentlich nur darum zu sagen, seid doch die beste Version von euch selbst und steigt auch mal dazwischen. Also steigt dazwischen, wenn ihr seht, dass andere Männer sowas machen, haltet sie davon ab. Und das finde ich eine gute und mutige Aussage und auch eine wichtige Aussage. Aber gleichzeitig finde ich auch den Aufschrei umgekehrt schwierig. Ich finde es einfach wichtig, ist auch dieses Toxic Masculinity. Es gibt auf jeden Fall ein Problem bei einigen Männern in der Art und Weise, wie die mit Frauen umgehen oder wie die sich verhalten oder auch generell in der Gesellschaft, wie Männer oft porträtiert werden und dargestellt werden oder was weiß ich. Auf der anderen Seite heißt das aber nicht, dass Frauen sich so verhalten dürfen, wie sie wollen. Und das ist ja ungefähr das, was Etienne behauptet, dass es so wäre, ich weiß es nicht, aber darum ging es gar nicht. Also auch, ich glaube, also niemand würde sich jemals ernsthaft darüber beschweren, dass Frauen lästern. Also was ist daran jetzt das Problem, dass sich nur runde Frauen den Bachelor anguckt und sagt, guck mal die. Also das ist doch finde ich nervig. Das ist doch so ein Urding. Wir haben einen Podcast, der aus nichts anderem besteht. Also Entschuldigung, ich glaube auch nicht, dass Etienne das macht. Ich glaube, das ist so ein Versuch, einen Witz zu machen, der vielleicht nicht der durchdachteste ist in dem Moment. Also ich finde das Argument halt ein schwieriges, weil warum darf man nicht über dieses Thema diskutieren, genau, das sagt nur weil die anderen das auch machen? Das sagten dann ganz viele. Also das eine, warum geht nicht beides? Ja. Ne? Warum sollte man? Das finde ich eine gute Aussage. Ich finde, man sollte, also das finde ich, das finde ich völlig richtig. Aber ich finde es ja auch, es ist keine Toxic Femininity, wenn Mädels zusammensitzen und sagen, guck mal die beim Bachelor, die finde ich nicht so cool. Aber vielleicht sollte Gillette for Women jetzt den äquivalenten Spot zu dem Bachelor machen. Weil zu Toxic Masculinity gehören halt eben auch so Dinge wie Vergewaltigung oder eben so Dinge, die dann Ist das so? Also ich glaube, Toxic Masculinity ist schon eher dieses, also geht das so extrem weit? Ich glaube, es geht eher darum, dass zu sagen. Ja, ich hatte schon gelesen, dass da auch Fälle mit einbezogen werden, wo eben auch so diese Gewalt. Ja, ich sehe schon die Kommentare im Reddit, David. Wo Gewaltandrohungen mit irgendwie einbezogen sind. Und wie gesagt, ich würde es nicht unbedingt vergleichen. Ich finde es jetzt auch, ne, das ist ja auch immer so eine Sache, gerade weil die Twitter-Polizei sofort Alarm schlägt. Ja. Manchmal, auch wir beide gehören ja häufig dazu. In dem Fall hätte ich jetzt gar nicht unbedingt aufschreien wollen. Ich glaube, das größte Problem der meisten ist, dass bei Etienne solche Sachen immer mal wieder fallen, weil Etienne halt auch eine Kodderschnauze hat. Ne? Da kommt halt ganz viel rausgeblubbert zum Teil. Ich denke nicht, dass er sich da viel bei gedacht hat. Ich glaube auch nicht, dass das bösartig gemeint war. Im Gegenteil. Also, aber, ich glaube, da kann auf beiden Seiten ganz viel noch passieren, indem man wirklich versucht, die Energie zu sparen und sich dann für die Fälle aufzuheben, die wirklich, wo man wirklich sagen kann, okay, also hier muss ich was sagen, hier muss ich was machen, hier möchte ich einschreiten. Ja. Ich glaube, dieses Toxic Masculinity oder auch jetzt das Thema Meinungsfreiheit, das sind so Triggerworte, wo sofort alle Leute ihre Twitter-Maschine anschmeißen und in die Tasten hauen, wie das geht nicht. Ja. Also, das geht nicht. Wobei, crazy. Sorry, aber Meinungsfreiheit in Deutschland ist schon lange nicht mehr. Wir können ja hier einfach nicht mehr sagen, was wir wollen. Man könnte sie ja nicht einfach hinsetzen und einen Podcast machen und über Dinge reden. Nee. Da kommt sofort die Polizei und sagt. Oder ein ehemaliger Handballer sein und einfach mal so sagen, dass man keine Meinungsfreiheit mehr hat. Das darfst du einfach nicht. Und dann reden alle drüber. Ja. Wenn das passieren würde, würde niemand drüber reden, weil alle den Mund verboten. Weißt du, was aber tatsächlich was das Gute ist, was man in Deutschland, was wirklich jeder machen kann? Bei BookBeat vorbeischauen und mit dem speziellen Code Lästerschwester mit AE sich mal einfach die neue Mickey Maus anhören oder den Beipackzettel der Kopfschmerztabletten. Oder jede Art von anderer Hörbuch. Über 10.000. Probiert's aus. Hashtag Werbung. Und wir gehen jetzt. Wir gehen raus. Nächste Woche können wir schon mal ankündigen, da sind wir beide bei den Rocket Beans. Stimmt. Und reden unter anderem, wenn wir Glück haben, mit einem, der heute bei uns in diesem Podcast quasi nur erwähnt wurde. Donald Trump, Biden Rocket Beans. Und wir sind dabei. Offiziell angekündigt. Bis dann. Ciao. Tschüss.